Über unsere genetische Substanz und wie wir sie bewahren können. Zunächst einmal müssen wir uns darüber im Klaren werden, wodurch die genetische Substanz beeinträchtigt wird. Das heißt, was bedroht unsere genetische Substanz? Genetische Substanz ist einfach der Fachausdruck für den Genpool, für letztlich den biologischen Inhalt des Volksbegriffes. Wir haben die Bedrohung dieser genetischen Substanz erkannt seit etwa der Jahrhundertwende in einem Verfall der Erbgesundheit. Johann Wolfgang von Goethe hat also schon mal die Zeit vorausgesehen, dass die Erde ein einziges Siechenhaus werde, wobei die einen die Kranken sind und die anderen sind die Pfleger. Grund hierfür ist die Entwicklung der modernen Medizin. Wir alle sind natürlich nicht Gegner der modernen Medizin. Wir alle nehmen ihre Segnungen auch in Anspruch. Ich selbst komme aus einer Arztfamilie. Aber wir dürfen nicht die Augen davor verschließen, dass diese moderne Medizin auch ihre Schattenseiten hat. Wir haben dadurch das Überleben vieler Menschen, die in früheren Jahrhunderten keine Kinder gehabt hätten, die gar nicht in ein fortpflanzungsfähiges Alter gekommen wären. Und ihre Gebrechen, die letztlich ja nur, ich sag mal, durch Herumdoktern im Erscheinungsbild beseitigt worden sind, tragen sie in ihrem Erbbild mit sich. Und dadurch findet dauernd eine Anreicherung der Völker, nicht nur unserer, sondern der ganzen zivilisationsbeeinflussten Völker mit krankhaften Genen statt. Bei den Naturvölkern, die eben nicht so eine starke ärztliche Versorgung haben, wo die Kindersterblichkeit, überhaupt die Sterblichkeit sehr viel größer ist, ist das noch anders, dort findet die natürliche Auslese noch statt. Die Natur arbeitet üblicherweise mit einem großen Überschuss, das heißt, jede Art produziert sehr viel mehr Nachkommen, als dann nachher in ein fortpflanzungsfähiges Alter gelangen. Diejenigen, die zu schwach sind, sich durchzusetzen, die Macken haben, die nicht anpassungsfähig genug sind, um sich einzustellen auf die neuen Verhältnisse, die gehen zugrunde. Es gibt Fehlmutationen, das heißt Erbsprünge, die ausgelöst werden, insbesondere durch Strahlung, einerseits durch Erdstrahlung, aber insbesondere durch kosmische Strahlung. Sie können durch Überhitzung, durch chemische Mittel ausgeübt werden. Und diese Mutationen, die dann entstehen, sind meist schädliche Mutationen. Das führt zu einer gewissen Anreicherung. Nun ist es so, dass viele dieser erst dann zum Ausdruck kommen, viele dieser Erbkrankheiten, wenn sie in beiden Elternpaaren oder in beiden Tiereltern gemeinsam vorhanden sind. weil sie rezessiv sind. Und wenn also der eine Partner gesund ist, der andere Partner ist nicht gesund, dann sind die Kinder gleichwohl im Erscheinungsbild üblicherweise gesund. Aber es gibt eben auch eine ganze Reihe von Erbkrankheiten, die dann zu Problemen führen. Es gibt rassenbedingt Unterschiede. Die Juden beispielsweise, ist ja gestern so viel davon eine Rede gewesen, haben sind insbesondere betroffen von der Tay-Sachsen-Idiotie. Das heißt also eine ganz spezielle Geisteskrankheit. Nordische Menschen, die neigen eher zur Schizophrenie. Das heißt also, wenn ein nordischer Mensch krank wird, wird er also eher schizophren. Ostische Menschen neigen eher zur Depressivität. Also es gibt dort die unterschiedlichsten Anreicherungen von Genen noch in den verschiedenen Rassen zu bestimmten Krankheitsneigungen. Deswegen haben manche Erbforscher gesagt, also das Beste ist, wenn sich alle Rassen mischen. Denn wenn sie sich alle mischen, dann sind diese verschiedenen unterschiedlichen Erbkrankheiten, die sie haben, die sind dann bei allen nicht mehr so gehäuft, sondern diese Tay-Sachsche Idiotie kommt dann eben nicht nur bei den Juden vor, sondern sie ist dann allgemein verbreitet und dadurch, weil es so ganz viele Träger davon gibt, ist die Wahrscheinlichkeit, dass zwei Träger dieses Gens aufeinandertreffen und dann Nachkommen zeugen, relativ gering. Das ist von der Idee her zwar richtig und das ist also auch in großen Magazinen wie dem PM-Magazin propagiert worden, dass man also zur Verhinderung von mehr Erbkrankheiten, also die Rassenmischung anstreben müsste. Aber die Rassenmischung hat andere Probleme. Es führt also die Rassenmischung selbst zu Krankheiten. Das heißt, rassengemischte Menschen sind weniger stabil, sind weniger gesund als andere Menschen. Sie haben eine sehr viel geringere Abwehrkraft. Und viele Krankheiten treten bei ihnen gehäuft auf. Das ist also bei Krebs nachgewiesen, das ist bei Hüftgelenksluxationen nachgewiesen, das ist bei Tuberkulose nachgewiesen, bei einer ganzen Reihe anderer Dinge ist es nachgewiesen. Können wir nachher machen. Jeden zusammen. Ich wollte nur nachfragen, was man unter Ratten versteht. Also auch die Rattenunterteilung nach Hühner oder jetzt wirklich die Großratten, weiß, schwarz. Also das ist, je weiter die Rassen auseinanderstehen, desto größer sind die Probleme, die entstehen. Und auch die europäischen Rassen unter sich sind also nicht ganz unproblematisch in der Mischung. Das heißt, man hat also erhöhte Werte von Hüftgelenksluxationen und von Tuberkulose festgestellt bei Mischungen von Lappen und Norwegern. Also die Lappen sind auch eine europäische Rasse, sie gehören also nicht zu den Mongolen, sie gehören also zum europäischen Rassenkreis. Günthers Augenmerk haben sie nicht so sehr praktisch gehabt. Günther ist also bei den europäischen Rassen, hat er die Lappen also noch außen vor gelassen, weil es eben auch eine recht kleine Gruppe sind. Aber sie sind also keine Mongolen, sondern sie sind eine europäische Rasse, sie gehören zum weißen Rassenkreis dazu und gleichwohl gibt es dort Probleme. Genauso hat man festgestellt, dass eben die Schizophrenie ganz gesteigert bei Menschen ist, die gemischtäugig sind. Das bedeutet also nicht, dass jeder gemischtäugige schizophren ist und eine Anlage zur Schizophrenie hat, aber der kanadische Psychiater Kent hat da Untersuchungen gemacht und hat festgestellt, rein Braunäugige haben 4% Schizophrene unter sich, rein Blauäugige 6% und Gemischtäugige 17%. Das heißt also, zwar von fünf sind also vier mit Sicherheit gesund, das ist ganz klar, von fünf Gemischtäugigen, aber einer, wie gesagt, hat die Neigung zur Schizophrenie dann eben in sich, die dann zum Ausbruch kommen kann durch bestimmte Erlebnisse auch. Es ist ja nicht ganz einfach so, wie wir uns das vorstellen. Es wird eine Krankheit vererbt. Es wird eigentlich die Neigung zu einer Krankheit vererbt, die dann zum Ausbruch kommt. Einer der russischen Dichter, ich glaube Dostojewski war es, der durch ein Erlebnis, in dem er vor ein Erschießungskommando gestellt wurde, dann die Schizophrenie zum Ausbruch bekam. Vorher hatte er natürlich die Anlage schon, aber durch dieses Erlebnis, das ihn so geschockt hat, da kam das dann. Das heißt also, diese Neigung wird dann vererbt. Und genauso ist es also auch, man kann das, ich habe das ist natürlich so ein bisschen aus meinem Bekanntenkreis, da ist es aber auch so, dass ich also jemanden kenne, der also eine portugiesische Großmutter hatte und einen anderen kenne, die hat also eine italienische Großmutter und beides also aus guten Familien, also nicht so irgendwie Hafendirnen oder sowas, nur dass man das darauf zurückführen könnte. Die Eltern sind jeweils immer noch, also die erste Generation, sind sehr tüchtig gewesen, haben sehr viel geleistet. Das ist auch bei Rassenmischung oftmals so, dass da also in der ersten Generation noch starke Leistungen und zum Teil Leistungen über den Ausgangsrassen erzielt werden. Und die Folgegeneration, die F2 und alle weiteren, die sind dann schlechter als die Ausgangsrassen. Und beide sind schizophren und völlig lebensuntüchtig, können nicht mit Geld umgehen. Und also es gibt dort die allergrößten Probleme. Und durchaus andere Qualitäten, die da sind, also zuweilen liebenswürdig und sehr flink mit dem Mundwerk. Also es gibt da durchaus Dinge, die man schätzen kann auch. Aber eben zeitweilig richtig geisteskrank, kann man sagen. Und diese Frau, die Mandantin von mir, die ist so regelmäßig alle 6 bis 8 Wochen dann mal wieder für 4 Wochen in der Klinik, in der Nervenheilanstalt. Wie gesagt, aus bester Familie, aber italienische Großmutter. Das bedeutet nur nicht, dass jede italienische Großmutter zur Schizophrenie führt. Man muss das also immer so, wenn ich solche Vorträge gehalten habe oder wenn wir darüber gesprochen haben, hat mir immer gesagt, ja, ich kenne aber jemanden und da ist das also nur völlig problemlos gewesen. Sicherlich gibt es das, das sind eben einfach nur Wahrscheinlichkeiten. Die Wahrscheinlichkeit ist dann eben in einem solchen Falle erhöht. Das heißt, die Rassenmischung als solche ist keine Lösung, um jetzt dieses Problem der genetischen Verschlechterung zu lösen. Auf die Rassenmischung komme ich später noch. Die genetische Verschlechterung könnte man eigentlich nur lösen, indem man einerseits die Erbträger als solche dazu bringt, keine Kinder zu haben, entweder freiwillig durch Propaganda oder mit Zwang. Im Dritten Reich ist es mit Zwang gemacht worden, bei bestimmten Erbkrankheiten, indem man dies sterilisiert hat, ob sie das wollten oder nicht. In manchen nordischen Ländern, so in Dänemark, passiert das zwar offiziell freiwillig, aber tatsächlich passiert es nicht freiwillig, sondern mit Zwang. Es ist nämlich so, dass nicht derjenige, der betroffen ist, der sterilisiert wird, gefragt wird, sondern es wird ein Pfleger bestellt. Und der Pfleger wird gefragt und der stimmt dann zu. Der Pfleger wird vom Staat bestellt, klar, da wird also irgendein Beamter bestellt. Und der gibt dann die Zustimmung für den anderen. Und damit ist das dann offiziell freiwillig. Also eigentlich eine sehr gute Geschichte. Man war bei uns in manchen Dingen psychologisch 33 noch nicht so weit, um das also so zu machen. Man hätte es vielleicht da genauso machen können. Wir machen ein freiwilliges Erbgesundheitsgesetz und zustimmen tut dann der Pfleger. Also das war eine Sache, die also als solche jedenfalls, kann man sagen, in Dänemark recht gut gelöst ist. Offiziell ist es eine freiwillige Sterilisation, inoffiziell ist sie unfreiwillig, weil es gar nicht auf den Willen desjenigen ankommt, der sterilisiert wird. Das ist die eine Möglichkeit, die man hat. Die zweite Möglichkeit, die man hätte, wäre also radikale Inzucht. So komisch, wie das klingt, aber bei der Inzucht bleibt ja das erhalten, was drin ist. Und wenn ich also jetzt im Genpool kranke Gene habe, dann ist es so, dass dort bestimmte Erbträger dann natürlich da sind. Die werden dann nicht heiraten, die werden dadurch also dann isoliert. Und es bleibt dann also in diesem Inzuchtpool, bleibt dann also letztlich ein recht gesunder und tüchtiger Menschenschlag über. Das aber angesichts der heute recht geringen Kinderzahl natürlich eine gewisse risikobehaftete Angelegenheit, denn dazu würde wiederum gehören eine große Kinderzahl, sodass man sagen kann, wir können diese oder jene Erbträgerschaft gerne ausmerzen, in Anführungsstrichen, das heißt auf sie gerne verzichten, indem wir eben sie Nachkommen loslassen. Die anderen haben so viele andere Nachkommen. Das Volk als solches stirbt nicht aus. Es gibt also diese Möglichkeit nach meiner Meinung mit der totalen Inzucht, vielleicht in ganz kleinen Gruppen, aber auch da ist es schwierig. Wir haben über die Amischen in dieser Woche schon einige Male gesprochen. Auch dort gibt es einige Familien, die genetische Probleme haben. Das weiß man auch. Die sind also auch so ein bisschen innerhalb der Amischen isoliert. Also man heiratet dann natürlich nicht so gern mit ihnen. Und das ist also, die anderen sind aber recht gesund und dort gibt es also keinerlei Probleme, obwohl es ein recht kleiner Bereich ist. Die Möglichkeit haben wir heute, oder eine andere Möglichkeit haben wir heute, die auch in vielen nationalen Kreisen Horrorvisionen hervorruft, das ist die Genmanipulation. Also wenn man so bestimmte Worte nimmt, also wir haben mal so Zauberworte gehabt in diesem, im Rahmen dieser Tageswoche, einmal Lebensborn oder Genmanipulation oder so, dann kommen dann also immer irgendwelche Vorstellungen hoch. Etwas ganz, ganz Furchtbares und ganz, ganz Schreckliches. Und jetzt kommen also die Monstermenschen oder was auch immer. Genmanipulation bedeutet ja nur, dass die Gene verändert werden. Auch durch Einsatz von Viren, auch durch andere Möglichkeiten. Und zwar gezielt verändert werden. Nicht wie bei einer Mutation, wo sie ungezielt verändert werden. Wir alle unterliegen ja diesem Bombardement von Strahlen aus dem Weltraum. Auch unsere Gene verändern sich tagtäglich, obwohl wir das gar nicht merken und gar nicht spüren. Dadurch, sondern gezielt verändert werden, indem also bestimmte Abänderungen da sind. Ich kann also eine Maus, die an sich ein dunkles Fell hat, die kann ich genetisch so manipulieren, dass sie nur Nachkommen bekommt, die ein weißes Fell haben. Das heißt also, ich kann also ihre Erbanlage tatsächlich verändern und alle ihre weiteren Nachkommen haben dann wiederum nur ein weißes Fell. Und so kann ich es natürlich auch mit Erbkrankheiten machen. Und damit habe ich erstmalig die Möglichkeit, tatsächlich Erbkrankheiten zu heilen, indem ich jetzt also die Gene repariere. Nicht also am Körper rum repariere und nicht dort also Probleme löse, sondern ich verändere die Gene, und zwar in einem positiven Sinne. Und ich verändere die Gene eben so, dass diese Erbkrankheit, die mal vorhanden war, nicht mehr da ist. Es wird also sehr darüber spekuliert, ob das möglich ist oder nicht, weil es also natürlich sehr schwierig ist, bei der Vielzahl von Genen, bei der Schwierigkeit jetzt festzustellen, wo sind die Gene im Einzelnen lokalisiert, eine Aussage zu treffen. Aber nach meiner Auffassung, nach Meinung vieler Experten, wird man gezielt Erbkrankheiten in etwa 10 bis 15 Jahren behandeln können. So. Man kann also Leute, erbkranke Leute, kann man erbgesund machen. Und da stellt sich dann die Frage, ob man das machen sollte oder ob man das nicht machen sollte. Ich habe also viele Vorbehalte auch früher gehabt, auch in nationalen Kreisen, die immer sagen, die böse Genmanipulation, ich bin da ganz anderer Auffassung. Ich halte also eine solche Genmanipulation, also Genveränderung, für viel wichtiger als das Herumdoktern vieler Ärzte, die nur an Symptomen herumdoktern. Denn hier verändere ich eine Gensubstanz zum Besseren. Das heißt, dieses Elternpaar oder diese Frau oder dieser Mann, die werden also noch in 10, in 20, in 50 Generationen erbgesunde Nachkommen haben. Und man braucht dann also nicht immer herumzudoktern und bei Blut dann meinetwegen also pausenlos Medikamente zu geben oder was auch immer, bis in alle Ewigkeit hinein mit den entsetzlichen Kosten. Man hat also einmal eine Veränderung vorgenommen. Was letztlich dahinter steht, sind eigentlich zwei Ängste. Die eine Angst, also was kann daraus werden? Kann man da nicht Supermenschen züchten? Na, sicherlich könnte man das vermutlich, nur was hat man dagegen? Also will man lieber Minusseelen züchten? Das ist doch die Frage, die sich heute stellt. Und wenn ich mir vorstelle, dass also die Geistesschwachen hier bei uns zwischen 6 und 10 Kindern haben und die Hochintelligenten eben nur ganz wenig und die Schicht, die also am allerwenigsten Kinder hat, sind die Akademikerinnen. Das heißt, da haben wir also nur eine von 3 Akademikerinnen hat überhaupt Kinder. Da muss man sich doch Gedanken darüber machen, wie man unsere Erbsubstanz hier verbessern kann. Und wenn dann also in der Presse es tönt, da könnten nun Geniezüchtungen bei rauskommen und da könnten Herrenmenschen gezüchtet werden und was auch immer, dann spürt man auch, aus welcher Ecke diese ganze Kritik kommt. Das heißt also, wer sich hier letztlich gegen diese Vorstellungen wehrt. Ich habe ein Buch von Ernest van den Haag gelesen über die Juden und da ist es also so gewesen, Da ist es so gewesen, dass also der Ernest van den Haag gesagt hat, die Juden haben immer eine ganz bewusste Rassenzucht betrieben in Richtung auf Intelligenz. Es ist so gewesen, dass die jüdischen Eltern immer bemüht waren, aus Prestigegründen einen Rabbiner in ihre Familie zu kriegen. Und die Rabbiner wiederum konnten also fleißig auswählen. Die haben sich dann also die reichsten jüdischen Mädchen genommen. Und das bedeutet, dass sie selbst die finanziellen Mittel hatten, um auch immer eine große Kinderzahl großzuziehen. Das heißt, dadurch musste es zwangsläufig zu einer Anreicherung von Intelligenz im Judentum kommen. Man hat also darüber, über diese Regelung, in dem die Rabbiner eben ganz besonders als Heiratskandidaten in Frage kamen und die dann die freie Auswahl hatten, hatte man also eine Möglichkeit geschaffen, eine Intelligenzanreicherung bei den Juden hervorzurufen. Das heißt, auf natürlichem Wege hat man dort eine Züchtung betrieben, so kann man das sagen. Und wenn hier also mit medizinischen Mitteln letztlich etwas verbessert werden soll, dann kann ich das also nicht als schlimm empfinden. Wir haben in vielen Bereichen unseres Lebens heute eine Veränderung zum Schlechteren. Und wenn es da mal Möglichkeiten gibt, die Sache zum Besseren zu verändern, dann sollte man nach meiner Auffassung sich nicht hinstellen und jetzt von unserer Seite aus dagegen Sturm laufen. Das zweite ist die Gefahr, die man hat, also ja, da kommen dann irgendwelche Killerviren oder da brechen aus irgendwelchen Laboratorien Virenstämme aus und marschieren dann über die Erde und gefährden dann also die Menschheit. Da gibt es dann ja also auch so Horrorfilme. Aber das ist nach meiner Auffassung eine Gefahr, die recht gering ist, die sicherlich nicht ganz ausgeschlossen werden kann. Nur hierbei geht es ja also um Viren, um Lebewesen, die letztlich zum Segen des Menschen eingesetzt werden sollen und die eigentlich auch nur dann wirken können, wenn sie ganz gezielt eingesetzt werden. Also das ist ja nicht nur so, wie ich mal als kleines Kind sehr beeindruckt gesehen habe, wo also irgendwelche Saurier-Eier eingeschlossen waren in einer Wasserhöhle und dann gab es ein Erdbeben und dann kam warmes Wasser in diese Höhle und dann schlüpfte da also der Saurier aus und dann stapfte er dann also so über die Landschaft und zertrat nun also alle möglichen Häuser und fraß Menschen und aß Autos auch gleich mit und ähnliche Dinge. Also solche Geschichten die machen sich ja sehr nett, aber so kann man sich das eben nicht vorstellen, denn die brauchen schon gezielte Bedingungen, um überhaupt sich ausbreiten zu können. Das heißt, die Genveränderung ist für mich jedenfalls eine Möglichkeit, die Erbsubstanz hier bei uns zu verbessern. Die Genveränderung ist eine Möglichkeit, das nachhaltig zu tun und also auch, wenn gleich der Aufwand zunächst mal hoch ist, mit sehr viel Segen für die Nachkommenschaft verbunden. Wir haben weiterhin, also das eine ist die Erbverschlechterung, wir haben weiterhin das Problem des Geburtenrückgangs, vor dem wir stehen. Und das gehört auch in diesen Rahmen hinein, weil es geeignet ist, eben die genetische Substanz zu verschlechtern. Ich habe eben schon erwähnt, dass im Regelfall je intelligenter, je weniger Kinder vorhanden sind. Und das wiederum bedeutet, dass natürlich sich der gesamte Begabungsstand des Volkes verschlechtern muss. Wenn wir davon ausgehen, dass so um die 70-80% der menschlichen Begabung ererbt sind, dann muss es große Bedeutung haben, ob nun Akademiker mehr oder weniger Kinder haben und ob Geistesschwache mehr oder weniger Kinder haben. Und Geistesschwache haben eben ganz einfach, weil sie die Pille vergessen und oder weil sie dem überhaupt keine Bedeutung beimessen, haben eben mehr Kinder. Das ist so. Und die Zwangssterilisierung, die es früher gab im Dritten Reich, die gab es nicht. Ich weiß so in unserem Bezirk da in Blankenese, da, als ich klein war oder was, gab es also auch ein Mädchen, die fing an mit 16 Kinder zu kriegen, die war also auch geisteskrank, die hatte mit 24 schon 8. Und die wurden natürlich alle von Vätern, die sie nicht mehr kannte. Also die wurden also alle dann vom Staat unterhalten und was dann aus ihr geworden ist, weiß ich nicht, ist weggezogen. Vielleicht hat sie zwischen 24, ich weiß es nicht. Aber mit Sicherheit ist das eine Nachkommenschaft, die also nicht sehr erwünscht für den Staat ist. Während hingegen der Staat, dieser selbe Staat, alles Mögliche tut, um durch Bildungsexplosion auch noch den letzten Intelligenten auf die Hochschulen zu bringen und auf einen langen Ausbildungsgang zu schicken, sodass er also frühestens mit 35 oder so 40 an die Familiengründung denken kann. Also und dann ist es oftmals schon zu spät für Kinder, weil natürlich also auch bei Frauen die Möglichkeit stark herabgesetzt wird, je später sie ihr erstes Kind bekommen, überhaupt noch Kinder zu kriegen. Das heißt also, Frauen, die über 30 mit dem Kinderkriegen anfangen, können zu einem Drittel schon gar keine Kinder mehr bekommen. Da müssen dann langwierige Behandlungsmethoden eingesetzt werden. Das sind ganz große Probleme, die da auftreten. Das heißt also, wir haben auch da, auch im Zusammenhang mit jetzt Umweltproblemen, Umweltgiften, einer Verschlechterung unserer Nahrung und Ähnlichem, haben wir eine Herabsetzung auch der Spermienqualität der Männer. Das ist der zweite Faktor und das führt dazu, dass die Zahl der Ehen, die ungewollt unfruchtbar sind, enorm zugenommen haben. Die liegen heute schon bei 15-18%. Das lag früher mal bei 4-5%. Das heißt also, das hat beides zugenommen. Und das hat einerseits diese verschlechterten Bedingungen zur Rolle bei der Nahrung, aber auch durch irgendwelche chemische Stoffe in Bauten und ähnlichen Dingen. Das heißt also unnatürliche Lebensweise. Und es hat andererseits diese verspätete Planung von Kindern als Ursache. Das beste Alter für Frauen, das erste Kind zu kriegen, ist zwischen 18 und 24. Und das wird eben heutzutage oftmals nicht erreicht. Das heißt, wir haben dadurch eine Verringerung der Kinderzahl. Wenn wir die Kinderzahl verringert haben, haben wir dadurch natürlich auch Probleme insgesamt gesehen mit dem Genpool, wenn wir ein Volk als solches sehen. Es gibt in Frankreich 1% von Familien, die haben 10 und mehr Kinder. Das sind meist Einwanderer aus Nordafrika. Aber man hat ausgerechnet, dass dieses 1% der Bevölkerung ein Viertel der nächsten französischen Generation stellt. Das heißt also, die sind in dieser Generation noch 1%. Das heißt, verschwinden, wenn ich das sehe. 99 andere sind da. Und eine Generation später stellen sie 25%, das heißt ein Viertel der Bevölkerung. Das heißt, ihr eigener Anteil ist von 1% auf ein Viertel hochgegangen. Und man kann sich das vorstellen, wenn dann die genauso wieder so viele Kinder bekommen, dass also in ganz kurzer Zeit, in 2-3 Generationen, sich das Volk fast nur noch zusammensetzt aus den Erbträgern dieser ursprünglichen 1% der Bevölkerung. Und das bedeutet natürlich, wenn es sich jetzt um ganz hochwertige Gene handeln würde, kein so großes Problem, obwohl auch das ein bisschen schwierig wäre, eine so Verengung des ganzen Genpools auf ganz wenige Familien. Aber wenn man davon ausgeht, dass vermutlich da kaum ein Akademiker und kaum ein gebildeter Mensch, ich sage jetzt nur mal Akademiker, es gibt genauso viele gebildete Menschen unter Handwerkern, unter Facharbeitern, also das muss man also auch sehen. Ich mache da die Grenze zwischen Ungelernten und Arbeitsscheuen einerseits und denjenigen, die nun also wirklich gewillt sind, zu arbeiten und also auch begabt sind, in ihrem Beruf etwas zu leisten, andererseits. Aber wenn man diese beiden Gruppen dann mal sieht, dann ist es eben so, dass die eine Gruppe, die dann nur vom Kindergeld lebt, dass die sich eben schlagartig und rapide und explosionsartig fast vermehrt. Und auch das ist einer der Gründe, weswegen dieses System, wir haben darüber ja schon gesprochen, recht wenig Wahrscheinlichkeiten hat zu überleben, weil es eben auch auf diesem Gebiet nichts tut, weil es nichts dazu tut, dass letztlich die staatstragenden Schichten mehr Kinder bekommen und diejenigen, die eigentlich nur Nutznießer sind des Staates, die letztlich diesen Staat nur ausnutzen wollen, dass die also weniger Kinder bekommen. Das ist eine Sache, die also diesem Staat und keiner Regierung, sei es nur CDU, SPD, irgendwo im Herzen liegt. Das heißt, wir haben dort durch diese Verringerung der Geburtenzahl das zweite große Problem, was also unsere genetische Substanz beeinträchtigt. Das dritte Problem, ich habe es schon angesprochen, ist die Rassenmischung. Das heißt, die Mischung von Menschen, die sehr unterschiedlich aussehen. Wir haben 9 europäische Rassen und wir haben dann insgesamt vielleicht 35 Rassen auf der ganzen Erde, die in 3 großen Rassenkreisen eingeordnet werden. Man kann sagen, je weiter die Rassen entfernt sind, desto größer ist die Problematik. Und ich habe schon gesagt, dass selbst bei recht vom reinen Körperbautypus her ähnlichen Rassen, wie also der mediterranen Rasse und der nordischen Rasse, also ich sage mal Sprichwort Italiener, Deutscher, dass selbst in einem solchen Fall in der zweiten Generation es zu Problemen kommt und kommen kann und häufig auch kommt. Wir bekommen natürlich zurzeit eine zunehmend größere Rassenmischung, die multikulturelle Gesellschaft, die ja viel besser multirassische Gesellschaft genannt würde, die kriegen wir, aber das ist ja wie bei den Gastarbeitern, also auch so ein Euphemismus. Man nimmt ein Wort, was eigentlich alle schön wollen, Multi ist gut, das ist viel, man möchte ja immer mehr haben. Kulturell ist auch gut, das ist Kultur und hängt damit zusammen und dann bildet man das Wort Multikultur. Während ich also nun nicht erlebt habe, dass hier verschiedene Kulturen in diesem Lande sind. Also ich habe nicht erlebt, dass die Türken hier eine eigene Kultur lebten. Also ich sehe da nun nicht, dass irgendwo Klein-Anatolien entstanden ist mit irgendwelchen weißen kleinen Backsteinbauten oder so, Lagerfeuern davor oder ähnlichen Dingen. Also von irgendeiner und vielleicht also in türkischen Volksfesten oder griechischen Volksfesten oder ähnlichen Dingen, dass da also Tzirtaki getanzt wird, habe ich also noch nie bei uns auf den Straßen gesehen. Also der Begriff Multikultur ist ja blödsinnig. Es sind hier nicht verschiedene Kulturen, die also hier in unserem Bereich leben. Das heißt, wir können also nicht sagen, wir haben hier eine multikulturelle Gesellschaft, wir haben eine Vielvölkergesellschaft, eine multiethnische oder multirassische Gesellschaft. Das wäre der richtige Begriff dafür. Und die wird von Heiner Geißler und Rita Süssmuth genauso angestrebt wie also von Scharping oder von Schröder, dem SPD-Chef, oder von den Grünen oder von der PDS oder wie man sonst noch nehmen will. Das heißt, alle Gruppierungen, politische Gruppierungen, die in diesem Staat etwas zu sagen haben, wollen das. Die wollen mehr Einwanderung, die wollen mehr Rechte für die Ausländer. Die haben diese Ausländerrechte erweitert. Sie haben selbst geschrieben, Kanzleramtspapier, wir haben das hier schon gehört, dass also die Deutschen sich gewöhnen müssten an bis zu 15 Millionen Ausländer. Und wenn Sie also schon 15 Millionen sagen, dann rechnen Sie vermutlich schon mit mehr. Und das heißt also, es wird hier in großem Stil die Überfremdung geplant, die Überfremdung gemacht. Man braucht sie gar nicht reinzuholen, über Schlepperorganisationen kommen genug rein und durch die ganzen Katastrophen in der dritten Welt, Ausweitung der Wüsten, Kriege, Stammesstreitigkeiten, die wir dort haben, kommt es zu immer weiteren Wanderbewegungen in unseren Raum hinein. Wenn man dort also nicht steuert, das heißt also, wenn man jetzt nicht sagt, wir wollen das nicht, wir machen unsere Grenzen zu, dann muss das zu einer verstärkten Einwanderung führen. Und das, was wir vorausgesagt haben, dass nämlich dieses Schengener Abkommen dazu führen wird, dass verstärkt Ausländer reinkommen, ist natürlich auch eingetreten. Denn innerhalb Europas wird nicht mehr kontrolliert. Die Außengrenzen sollen stärker kontrolliert werden. Aber dann sehen Sie sich mal Italien an, was wie ein Schuh im Mittelmeer liegt, was etliche offene Grenzen hat und was also noch eine ganze Ecke korrupter ist als die Bundesrepublik, wo man also beliebig viele Fremde anlanden kann, wenn man denn möchte. Dasselbe ist mit Spanien der Fall, wo also auch viele Marokkaner, Tunesier einfach mit Schiffen rüberkommen. Das ist in den vielen kleinen Buchten überhaupt nicht zu überprüfen. Die sind dann da und die setzen sich in Zug und sind dann, weil es keine Grenzkontrollen mehr gibt, nach ein paar Tagen in Berlin oder in Hamburg oder in München. So haben wir Probleme in unserem Bereich, die sich daraus ergeben. Und jetzt, wenn wir diese 3 Problemkreise sehen, dann müssen wir uns überlegen, was können wir dagegen tun. Erster Problempreis ist Frage der Erbkranken. Das ist so, dass man bei solchen Familien, die in ihren eigenen Ahnenreihen Probleme gehabt haben, heute doch schon eine recht gute Prophylaxe treiben kann. Das heißt, man kann zur erbgesundheitlichen Beratungsstellen gehen und die können das Risiko ausrechnen einer Krankheit. Und man hat heute auch schon die Möglichkeit, dann vorgeburtlich festzustellen, ob das Kind, was geboren werden wird, krank werden wird voraussichtlich oder nicht. Und die können dann natürlich von dieser vorgeburtlichen Beratung Gebrauch machen und haben dann die Möglichkeit, eine Schwangerschaftsunterbrechung vorzunehmen, sodass dieses Kind nicht geboren wird. Das sind Möglichkeiten, die man vor 30, 40, 50 Jahren noch gar nicht hatte, die aber heute da sind und die das so ein bisschen entschärfen, das Problem. Es wird ferner, nicht bei uns, aber in anderen Ländern, natürlich ganz stark in Richtung Genveränderung gearbeitet. Wir waren da mal führend und dann kamen bei uns Gesetze, die das enorm eingeschränkt haben und dann sind eine Reihe deutscher Forscher ins Ausland abgewandert. Und das Ausland hat sich sehr darüber gefreut, weil die dann also die großen Gewinne machen können. Denn das wird mal eine sehr zukunftsträchtige und gewinnträchtige Sache sein. Wenn man sich bedenkt, was also heutzutage für verschiedene Krankheiten ausgegeben wird, was das für ein enormes Geld kostet, dann kommt man ohne eine Genveränderung bei Krankheiten nach meiner Meinung überhaupt nicht aus. Das heißt, das ist der zweite Bereich, der aber aus juristischen Gründen eben in der Bundesrepublik am Verkümmern ist, im Ausland sehr viel stärker gemacht wird. Frage, das ist aber eine Sache, die nicht für uns alle gilt. Was für uns alle wiederum gelten kann, das ist die Kinderzahl. Das heißt, wir selbst können uns bemühen, so wir denn noch jung sind, möglichst viele Kinder zu haben und die Kinderzahl für wichtiger zu halten als einen neuen Wagen oder eine Urlaubsreise nach Kenia oder auf Teneriffa. Da muss man dann einfach Prioritäten setzen, wie es so schön heißt, und muss sich überlegen, was ist wichtig, was zählt eigentlich mehr, dass ich mir im Alter mal ein paar Bilder angucke von einer Safari in Südwestafrika oder dass ich im Alter mal auf eine stattliche Enkelschar zurückschauen kann. Und dieser Vergleich zeigt, die Bilder wandern dann mal in den Müll, weil keine Nachkommen da sind, die sich für diese Bilder interessieren. Die Enkelschar aber trägt dann die Erinnerung an einen selbst noch weiter in die fernste Zukunft. Das heißt, da können wir selbst schon etwas tun. Ich habe ja auf diesen Verein Mütterdank e.V. hingewiesen, der dort also auch finanziell etwas tut. Wir können also mit Privatinitiative etwas tun. Wir können natürlich auch durch Leserbriefe, durch andere Dinge in der Öffentlichkeit immer wieder darauf hinweisen, dass dieser Staat, dieses System die Kinderreichen und überhaupt die Familien mit Kindern ganz enorm benachteiligt, dass also die Kinderlosen hier steuerlich und auch sonst in einer Art und Weise begünstigt sind, die eigentlich nicht mehr hinzunehmen ist. Eine Familie mit drei Kindern ist schon oftmals am Rande der Sozialhilfegrenze. Und das sind Dinge, die letztlich eigentlich nicht hingenommen werden können, wenn ein Gemeinwesen überleben will. Wir haben dann als weiteren Punkt die Frage der Rassenmischung. Und da ist es so, dass wir, wenn wir diese Rassenmischung sehen, hier bei uns überlegen müssten, was können wir dort tun. Wir können natürlich einerseits Aufklärung treiben, wir können also darauf hinweisen, dass erwiesen ist, wissenschaftlich erwiesen ist, dass das schädlich ist. Das hat relativ wenig Erfolg. Ich habe das also in verschiedenen Fällen versucht, einmal bei einer Großnichte von mir, die einen Libanesen geheiratet hat, da hat es nicht gefruchtet. Ich habe mich also wirklich sehr intensiv und lange mit ihr befasst, weil es ja nun auch meine eigene Familie ist, um die es da ging. Und das war also nicht gelungen. Es ist also auch nicht gelungen bei einer Praktikantin, die bei mir gearbeitet hat, an sich sehr begabt auch, Jurastudentin, die hat immer in 8 Semestern ihr Examen gemacht und die hat einen Ägypter geheiratet. Ich habe mich also auch mit ihr lange über diese ganzen Dinge unterhalten und also ich hatte da auch ein bisschen Hoffnung, dass das vielleicht zu korrigieren wäre, weil sie so ein bisschen für mich schwärmte. Aber es war nicht machbar. Sie war also wirklich von diesem Ding nicht so wegzukriegen und alle Argumente, da brachte sie immer wieder Gegenargumente. Das ist so, wo die Liebe hinfällt, da hört der Verstand auf. Das ist leider so. Das muss man mal so ganz klar sagen. Und da kann man noch so viele Argumente bringen, dann versuchen die nur Gegenargumente zu bringen, aber sie nicht überzeugen zu lassen. Also das bringt nichts. Ich habe es erlebt in einer Zeit, als ich noch in der Burschenschaft war, dass mein Leibbursch, der also NPD war, der hat eine Südamerikanerin geheiratet. Ich habe das also auch versucht auseinanderzubringen. Immerhin ist es da erfreulich gewesen, dass die Ehe schon nach 2 Jahren in die Brüche ging und keine Kinder in dieser Zeit gezeugt worden waren. Also das ist immer eine eigentlich gute dabei, denn 90% dieser Ehen gehen in die Brüche. Die mit dem Libanesen ist zwischenzeitlich auch wieder in die Brüche gegangen, aber meine Großnichte hat eben 2 Kinder von dem. Also ich habe das alles vorausgesagt, ich habe gesagt, nach der Statistik 90%, nein, sie gehört natürlich zu den 10%, ne? Das ist immer so. Das nützt also überhaupt nicht, man kann da so viel reden, wie man will, also sie gehörte nicht zu den 10%, sie gehörte zu den 90%. Aber die 2 Kinder sind da, wir haben also dann da 2 Bastarde, die da also in unserer weiteren Verwandtschaft leben und das hat mir gezeigt, dass diese wissenschaftliche Aufklärung recht erfolglos ist. Man kann es also allenfalls noch, das sehe ich so als eine Möglichkeit, allenfalls im frühkindlichen Alter noch ansetzen. Ich weiß nicht, wer von Ihnen das Märchen kennt, Lütjemann und Pütcherinchen. Das ist also ein Märchen, was Lönz geschrieben hat, um 1900. Und der gute Mann hat damals also schon sich Gedanken darüber gemacht, offensichtlich, wie man also Rassebewusstsein in Kinder reinkriegt. Denn der Lütjemann, der wird also geradezu aufgefordert, also nur jemanden zu heiraten, der blonde Haare, blaue Augen hat. Und das ist so ein kleiner Mooswichtel, sind das alles. Also das spielt sich alles im Märchenbereich natürlich ab. Aber das geht also so, es geht letztlich nur darum, seine blonde Prinzessin dann zu erobern. Und die erobert er dann auch, indem er die Hexe absticht. Das ist zwar heute vielleicht nicht mehr vom Artglauben, sehen wir die Hexen ein bisschen anders. Aber die ganze Tendenz, es kommt also dreimal immer wieder vor. Die Mutter sagt ihm, heirate nur ein Mädchen, das und so. Und nachher stellen sich bei ihm verschiedene Heiratskandidaten, eine Unke und eine Maus. Und die Unke war zu dick in der Mitte und die Maus, die hatte also schwarze Haare auf dem Kopf. Also ein Kram kommt dann da rein. Das heißt also, ein Märchen, was also wirklich, kann man sagen, das Rassebewusstsein in Kindern wecken soll. Und ich habe dieses Märchen also bis zum Gehtnichtmehr meinen Kindern vorgelesen. Die konnten das nachher also alle auswendig. Und ich hoffe mal, es bleibt abzuwarten, inwieweit das wirkt. Aber ich meine, dass also eine solche frühkindliche Erziehung sicherlich ganz, ganz wichtig ist im Einfluss. Also wenn Sie einmal im Erwachsenenalter sind, dann ist es also wirklich nach meiner Auffassung schwierig, dort etwas noch zu machen. Dann kann man mit noch so viel Argumenten und mit noch so viel Untersuchungen kann man dann also nichts mehr machen. Wenn dann einmal der Blitz eingeschlagen ist, dann ist es also ziemlich vorbei. Man sollte das natürlich, um Eltern auch zu unterstützen in ihren Argumenten, sollte man da natürlich darauf hinweisen, auf die Untersuchungen, die es dazu gibt, zur Gefahr der Rassenmischung. Aber wir müssen uns darüber im Klaren sein, in einer multikulturellen Gesellschaft wird es selbst in volkstreuen Kreisen nicht möglich sein, die Rassenmischung zu verhindern. Das geht also nicht. Und also auch diese Praktikantin, die war also NPD-Anhängerin und nationale Familie und alles Mögliche. Also das nützt also alles nichts, das bringt nichts. Dagegen kann man zwei Dinge machen. Erstens die multikulturelle Gesellschaft auflösen, indem man also die Multis dorthin führt, wo sie nicht mehr Multis sind, sondern alleine wohnen. Das ist also die Sache, das heißt, in ihre Heimatländer zu repatriieren. Das ist die eine Möglichkeit. Wird aber natürlich zunehmend schwieriger, denn je mehr Mischlinge wir hier bekommen und je größer die Zahl der Fremden ist, desto größer ist natürlich ihr Einfluss hier. Wenn sie dann erstmal das Wahlrecht haben, was ja auch von vielen Parteien angestrebt wird, sind sie das Zünglein an der Waage. Und beispielsweise gegen die Neger in den USA ist gar keine Politik mehr zu machen. Das heißt, wer also da auf die Idee käme und ihre Sozialhilfeleistungen kürzen wollte, hätte gar keine Chance mehr, amerikanischer Präsident zu werden. Sie sind dann das Zünglein an der Waage und wenn hier mal die Ausländer über Doppelstaatsbürgerschaft oder Wahlrecht für Ausländer einen größeren politischen Einfluss haben, dann würde das auf jeden Fall bedeuten, dass sie das als Zünglein in der Waage von den Politikern nicht mehr ignoriert werden könnten. Und selbst wenn die Politiker dann einen Weg in diese Richtung einschlagen wollten, könnten sie es nicht mehr, weil sie nicht mehr gewählt werden würden. Das heißt, den Rückbau der multikulturellen Gesellschaft, den gibt es nur dann, wenn wir hier eine globale Wirtschaftskrise bekommen, die zu einer erheblichen Verelendung von breiten Schichten des deutschen Volkes führt. Und das wiederum würde dann dazu führen, dass diese verelendeten Schichten dann natürlich versuchen, ihren eigenen Lebensstandard auf Kosten der Ausländer zu heben. Das ist aber die einzige Chance. Also eine andere gibt es überhaupt nicht, um diese multikulturelle Gesellschaft zu ändern. Wir selbst können das natürlich ein bisschen beeinflussen, indem wir keine deutschen Wagen kaufen, indem wir keine deutschen Waren kaufen und ähnliche Dinge auch. Das ist also, ich sehe hier erstaunte Gesichter überall, weil natürlich ansonsten der deutsche Konservative, der kauft sich einen Volkswagen und keinen Nissan oder ein anderes Auto. Aber man muss das mal von diesem Gesichtspunkt her sehen. Es muss unser Ziel sein, dieses System zu Fall zu bringen. Und das bedeutet, es muss unser Ziel sein, diese Wirtschaft zu Fall zu bringen. Wenn die Wirtschaft floriert, kriegen wir mehr ausländische Einwanderer. Das ist doch ganz klar. Also muss unsere Wirtschaft schlecht gehen. Also dürfen wir keine deutschen Waren kaufen. Das muss man aber von diesem Gesichtspunkt aus sehen. Ich kaufe also nur gebrauchte Autos, deswegen spielt das da so nicht die große Rolle. Aber wenn ich neue Autos kaufen würde, dann würde ich mit Sicherheit kein deutsches Auto kaufen. Das sage ich mal aus diesem Gesichtspunkt heraus, um eben hier diese Situation zu verschlechtern. Es nützt uns überhaupt nicht, dieses System immer noch so über die Runden zu retten, 15, 20, 30 Jahre lang. Dann sind wir nämlich am Ende. Das heißt also, man müsste dann eben alles tun, damit es diesem System möglichst schlecht geht. Und dazu gehört eben auch, dass wir uns nicht bemühen, diese Wirtschaft hier zu verbessern, sondern dass wir hoffen, dass es der Wirtschaft möglichst schlecht geht. bis hin dazu, Leute zu wählen, die Gewähr dafür bieten, dass sie die Wirtschaft zugrunde richten. Als ich vor den letzten Wahlen gefragt worden bin, was sollen wir wählen, habe ich gesagt, PDS. Mich alle wie verrückt angeguckt und gesagt, jetzt hat er wieder zu viel Met getrunken. Aber das war nicht der Punkt, sondern der Punkt war, wenn die PDS reinkommt, das war meine Hoffnung, dann wird die PDS zumindest zwar nicht in die Regierung kommen, aber man wird also auf die PDS Rücksicht nehmen. Und so eine Regierung, Grüne, SPD, mit Duldung der PDS, das wäre also die ideale Sache, um in 4 Jahren die Wirtschaft restlos zugrunde zu richten. Also die hätten das also geschafft, die PDS hat es ja schon in der DDR geschafft, die Wirtschaft zugrunde zu richten, und die Sozis haben also mit Geld nur immer eins machen können, damit nicht umgehen können. Das heißt also, in 4 Jahren sozialdemokratischer Herrschaft von 69 bis 73 sind mehr Schulden gemacht worden als in den 40 Jahren oder 30 Jahren davor der CDU-Herrschaft. Also das heißt, die boten die beste Gewähr dafür, dass es der Wirtschaft möglichst rasch, möglichst schlecht geht. Eine solche Konstellation. Und da muss man natürlich sich Gedanken machen, wie kann man das also an die Macht bringen. Wenn die Nationalen eh nicht reinkommen, und das war ja abzusehen, dann muss man sich überlegen, was muss man dann machen. Und dann sollte man sich eben überlegen, dieses System möglichst schnell zu Fall zu bringen. Und das geht eben nur über die Wirtschaft. Über irgendwas anderes geht es nach meiner Auffassung nicht. Und das wiederum bedeutet, wenn man sich diese Gedanken gemacht hat, dass es der Wirtschaft eben schlecht gehen muss, dass man dann die Kräfte auch wählt, die Gewähr dafür bieten, dass die Wirtschaft möglichst rasch kaputt geht. Und das ist eben nicht die CDU, das sind nicht irgendwelche nationalen Kräfte, sondern das sind PDS, Grüne und SPD, die aus Utopien heraus leben und aus ihren Utopien heraus eine Politik treiben, die es der Wirtschaft schwer macht, auf dem Weltmarkt überhaupt noch Fuß zu fassen. Also eine etwas unkonventionelle Empfehlung, die ich da gebe. Ansonsten, wenn es das nicht gibt, wenn also weiterhin die CDU regieren wird und dann wir also immer 3 Jahre später von der CDU das verkauft bekommen, was die SPD 3 Jahre vorher gefordert haben, also wir werden irgendwann die Doppelstaatsbürgerschaft kriegen, auch unter einer CDU-Regierung. Die Junge Union fordert das ja auch schon, und Geisler und Süßmuth und die Sozialausschüsse und wer noch immer. Und es gibt natürlich auch genügend Kräfte, siehe Friedmann und ähnliche innerhalb der CDU, die das also fördern. Die CDU bringt also unter Bruch letztlich sämtlicher Gesetze, bringt sie laufend osteuropäische Juden hier rein, die also kein Recht haben, die sind keine Volksdeutschen, hierher zu kommen, also erfüllen deswegen nicht den Anspruch, darauf reinzukommen. Und sie sind also keine politisch Verfolgten, sodass sie also nicht die Voraussetzungen versuchen. Es wird also richtig das Recht gebrochen, indem diese Juden hier hereingebracht werden. Andererseits gibt man Milliardenmark aus, um die Volksdeutschen in Russland zu halten, also um Himmels Willen, Deutsche raus und raushalten lassen, Juden rein. Und die Juden, die hier sind, die werden dann also mit allen Mitteln gefördert, also man fasst sich da nur an den Kopf. Und wer da dann noch sagt, die CDU ist das kleinere Übel und man müsste CDU wählen, damit es nicht schlimmer kommen kann, also ich weiß wirklich nicht, wie es noch schlimmer kommen sollte. Und insbesondere dürfen wir die CDU eben nicht wählen aus diesen wirtschaftlichen Gründen. Es muss relativ rasch, relativ schlecht sein. Dann haben wir die Chance, wie in der DDR, eine Umwandlung herbeizuführen, dass das Volk eben tatsächlich aufsteht und von unten heraus das System kippt. Auch da waren es nicht so sehr die politische Bedrückung, die gab es immer schon, sondern es waren die Verschlechterung der wirtschaftlichen Lebensbedingungen, die dort zu diesem Aufstand geführt hat. Und das muss man mal sehen. 90% der Menschen sind also im Wesentlichen an ihrem materiellen Wohlergehen interessiert. 10% haben Ideale und andere Dinge. Das heißt, wenn ich diese 90% irgendwie in Bewegung setzen will, dann geht das nur über diesen Faktor. Und da muss ich mir eben überlegen, dann muss es eben dieser Wirtschaft schlecht gehen. Das heißt also, man möge darüber mal nachdenken, das ist die eine Sache. Die zweite Sache ist, wenn ich es dann nicht mehr schaffe, wenn also tatsächlich die CDU es weiter so mit Hängen und Würgen hinkriegt, dass unsere Wirtschaft nicht gar so schlecht in der Welt dasteht und wir unseren Volkswagen also auch noch nach Japan verkaufen können, dann muss man sich überlegen, dass es nur über eigene Siedlungsgemeinschaften geht, wo man also geschlossen siedelt, für sich selbst siedelt und über eine eigene Religion geht. Denn da sind die Juden das Beispiel. Die Juden haben immer multikulturell gelebt, über Jahrtausende hindurch haben sie immer in fremden Völkern gelebt, also in anderen Völkern, Kulturen, Rassen. Und sie selbst haben durch ihre eigene Religion und durch abgesondertes Wohnen, in dem sie eben im Ghetto gewohnt haben, und zwar das Ghetto von sich aus gewünscht hatten, sie haben ihren Wohnbezirk eben um die Synagoge eingerichtet, haben sie ganz bewusst eine Möglichkeit gewählt, sich zu erhalten. Alles andere ohne eigene Religion und ohne Wohnen in gemeinsamen Wohnbezirken, in gemeinsamen Siedlungsplätzen, jedes andere hätte sie zum Auflösen innerhalb der anderen Volkskörper gebracht, und sie wären heute nicht mehr da. Sie wären aufgegangen in anderen Rassen, Völkern und Kulturen. Das ist also das, was letztlich, wenn wir diesen Umschwung nicht kriegen, der eben nur durch eine große Wirtschaftskrise herbeigeführt werden kann, sonst nicht, weil sonst der Mediendruck viel zu stark ist, was also da noch helfen kann, letztlich unsere Gene in der Zukunft zu bewahren. Wenn jetzt also die Wissenschaftler ganz ernsthaft darüber schreiben, und das ist ja nicht nur von der UNO rausgebracht worden, ich habe das in der Zeitschrift vom Nordischen Ring, ja in der Nordischen Zukunft veröffentlicht, dass also die UNO-Wissenschaftler gesagt haben, in 120 Jahren wird der letzte blonde Mensch geboren, das haben sie so hochgerechnet anhand der Entwicklung und des Rückgangs. Wenn das also an der Prinz-Albrecht-Universität in Kiel genauso gesagt worden ist, in 200 Jahren wäre vermutlich der letzte blonde Mensch ausgestorben. Das kann man eben alles so auch berechnen, anhand der ganzen Mischungszahlen, die wir also haben und der anderen Dinge. Dann sehen wir eben, wie drängend letztlich die Gefahr ist. Das hat sich alles rapide verändert. Es gibt die Beispiele in der Geschichte, dass Völker untergegangen sind, nicht durch fremden Druck und Gewalt und Ausrottung und Köpfen, sondern eben einfach durch Einwanderung und Rassenmischung. Bei den Hawaiian ist das so gewesen, und bei vielen Reihe anderen Völker, kleinerer Völker, ist es ebenso gewesen. Und wenn wir da nicht aufpassen, wird es bei uns also auch so sein. Und dann muss man sich eben Strategien überlegen für beide Sachen. Politische Strategien, das ergibt sich dann, meine ich, wenn diese Wirtschaftskrise kommt. Da ist das ja auch in der DDR so gewesen, dass dann blitzartig politische Strukturen da waren. Da war ja vorher nichts organisiert, da waren also vorher keine Kader da, die da den Aufstand geprobt haben. Das fand sich dann eben alles. Das ist die eine Möglichkeit. Aber die andere Möglichkeit, weil wir das ja nicht in der Hand haben, weil wir nicht wissen, wie die wirtschaftliche Entwicklung sein wird, die andere Möglichkeit, die können wir selbst planen und gestalten. Und damit will ich es aber jetzt mit meinen Vorreden, die sowieso schon eine ganze Ecke länger gewesen sind, aber das sind halt Themen, die mich auch ganz sehr eben, sagen wir mal, beschäftigen. Also jeder von uns sollte darüber nachdenken und ich natürlich auch mehr, wenn man kleine Kinder hat. Was macht man? Wo soll die Entwicklung hingehen? Bisschen so das Ohr an den Puls der Zeit legen und fragen, wie wird es wohl werden? Das ist alles nicht so ganz einfach, da Entscheidungen zu treffen und sich Gedanken zu machen. Und in manchen Dingen muss man dann eben auch unkonventionell denken, wie beispielsweise jetzt mit den deutschen Autos, wo normalerweise dann also jeder Nationale dann sagen würde, ja wieso, und das sehe ich gar nicht ein und ich bin auch stolz auf mein Land und weil ich stolz auf mein Land bin, fahre ich also nun, oder bei britisch, nicht? Also kaufe ich also meine Waren und so, das alles sind Dinge, da müssen wir vielleicht zu einem etwas anderen Überdenken kommen. Damit wollte ich es aber mit meinen Vorbemerkungen genug sein lassen und wollte jetzt das Gespräch freigeben. Ja? Ja, also das ist. Die Leute haben Fragen, da können wir nur helfen. Es ist so, dass die FDP-Spitze, wenn ich von Fragen abgesehen habe, der wenigen Gruppe oder sowas, durchaus mit den Grünen zusammengehen will. Ja. Nur die Masse, die Wahl ist vielleicht da. Ich habe die Wahl nicht gerade drauf, also eine Frauengröße und so weiter hier. Und dass die FDP von der Wahl ist ordentlich so. Aber ich finde, die große Koalition ist noch besser als die gescheite Übelpartei CDS. Also die große Koalition. Die PDS will ja niemals sagen, mal den Kanzler stellen. Also dann wird es interessant. Okay. Ist aber da gibt es auch keinen Bundestag, den wir jetzt zum Glück nicht irgendwie. Nur wenn wir eine große Koalition hätten, dann gibt es ja keine Opposition mehr. Dann spielen die ganz kleinen Parteiopositionen, die parlamentarischen und die außerparlamentarischen. Und dann müssen sie zeigen, wie wir zur Politik machen. Insofern ist es nicht besser für den Zusammenhang, der ohnehin kommen wird, ob wir das jetzt wollen oder nicht wollen, das verstehen, das spielt keine Rolle. Die Eckkarten sprechen dafür, alle Parameter gehen nach unten, der Zusammenhang kommt in wenigen Jahren. Ja, das ist beschleunigt, das ist eine große Koalition. Das ist das Beste, was es gibt, ob wir noch eine Farbe oder Bremen oder was auch immer. Ja, da bin ich also nicht so sicher, ob es beschleunigt wird durch eine große Koalition. Also zunächst mal wird eine große Koalition möglicherweise das Wahlrecht ändern. Das haben sie damals ja schon überlegt, das zu machen, so ein Mehrheitswahlrecht nach britischem System. Um dann wirklich zu verhindern, dass die kleinen Parteien, die natürlich immer bei der großen Koalition profitieren, ist klar, die NPD hat ihre 9,8% gehabt, als es die große Koalition gab, weil da gab es nur die Alternative FDP oder DKP oder NPD. Das waren so die Alternativen, als SPD und CDU regiert haben. Aber das Problem ist natürlich, dass bei einer großen Koalition eigentlich politisch wichtige Sachentscheidungen, die notwendig sind, um bestimmte Probleme in den Griff zu bekommen, leichter getroffen werden können, weil man eben in einer einheitlichen Koalition ist und nur nicht Rücksicht nehmen muss auf den politischen Gegner, der dann also dagegen wettert und dagegen schimpft. Das heißt also, ich brauche also nicht groß zu kungeln. Ich habe durch das Problem des Vermittlungsausschusses, wo die SPD ja die Mehrheit hat im Bundesrat und all diese Dinge, das heißt mit großer Koalition, kann ich theoretisch gesehen Probleme besser lösen, weil ich weiß, also es quakt nicht so viel dagegen. Ich sage jetzt mal ein Beispiel, ich muss beispielsweise die Sozialleistung kürzen oder so. Das kann ich aber praktisch nicht machen, wenn ich eine sehr starke Opposition habe, weil die dann schreien, die armen Sozialhilfeempfänger und. In dem Moment, wo also diese Opposition ausgeschaltet ist, weil sie mit in der Regierung ist, gibt es das Geschrei nicht. Das heißt also, eine große Koalition würde nach meiner Meinung den Zusammenbruch noch hinauszögern. Das würde das also verhindern. Gut, wir können das alle nicht voraussagen. Ich sage nur, davon bin ich aber genauso überzeugt wie Sie auch, der Zusammenbruch kommt mit Sicherheit. Das heißt also, wir haben hier noch so eine Scheinblüte, auch dass die D-Mark jetzt also so enorm stark war, das war also eine Spekulationsgeschichte. Wer sich hier mal richtig die Wirtschaft ansieht, wer sich hier mal die Entwicklung bei uns ansieht, der sieht, dass es also da ziemlich düster aussieht. Wir haben die teuerste Arbeitskraft der ganzen Welt. Das heißt also, Löhne hier bei uns sind höher als überall sonst. Die Produktivität müsste dann hier sehr viel höher sein. Das heißt also, unsere Maschinen und alles das, was wir sonst noch drumherum haben, das müsste besser sein als bei den anderen. Ist es aber nicht. Japaner sind viel mehr durchtechnologisiert, als wir das sind. Das heißt also, wir haben auch auf sonstigen Voraussetzungen, wir haben in Oberschlesien die Kohlenreviere verloren. Wir haben also nicht so viel natürliche Rohstoffe, die wir brauchen könnten. Also es gibt auch die anderen Daten stimmen und passen eigentlich nicht. Und das alles in Verbindung mit sehr vielen Menschen, die hier nur als Schmarotzer leben, die eben nur von Leistungen profitieren, irgendwas zu bringen, das muss natürlich zum Zusammenbruch führen. Wenn ich mir vorstelle, dass 20% der Türken arbeitslos sind und von Sozialhilfe leben, die jetzt abgeschoben werden könnten, weil die Türkei noch nicht in der EG ist. Wenn es Italiener sind, die von Sozialhilfe leben, die kann man nicht abschieben. Aber Türken, die von Sozialhilfe leben, die könnte man abschieben, das macht es nicht. Dann zeigt das, dass hier also wirklich der Zusammenbruch bevorsteht, weil die Leute immer mehr gepresst werden, die also noch tatsächlich was leisten und irgendwann lohnt es sich nicht mehr überhaupt noch was zu leisten und dann klappt das eben alles zusammen. Ja? Naja, man hat das auch ein eigenes Thema bekommen und das ist das ja interessant, was gesagt haben, das finde ich ja auch, dass viele Fragen nochmal die Kinder nicht leiden, weil es sich auch besteht, wenn das Kind entschlossen wird, weil sie auch wesentlich viel mehr in der Grund weit sein. Wie lange dauert der Unfall auch mal wieder? Wissen, dass die Mädchen dann nicht erzogen werden und dass sie dann, sagen wir mal, sich im Gewehr für den Alltag die Kinder bekommen und dass das Kind dann in der Hilfe der Schutz, der Pflanze und so weiter, dann hinterher, sagen wir mal, wenn sie sich noch weiterbilden wollte oder auch das Frühstück dazu hätten, das dann auch geht. Dann müssen wir auch dann anfangen. Und dann wundert mich immer, dass dann in Form des Schutzes wurde, die Männer kriegen ja die Zeit in den Mädchen und gar nicht. Aber wenn man zum Beispiel dort anregt, politisch auf den Mädchen auch was machen, dann ist das für die Familien gehen. Und dort die Hilfe leisten. Ja. Damit die Familien, die noch nicht so haben, dann wieder jetzt ein Mädchen und nicht selber gehen, wenn auch ist, wenn man ihre Kinder groß sieht. Richtig. Aber genau dazu, was man ja erwartet. 85 oder 86% aller ländlichen Bundestagsabgeordneten, wo schon ganz wenige noch weitere Jahrgänge sind, haben nicht gedient und fanden keine Gelegenheit, die Ersatz geben. Also kann ich von den Entscheidungsträgern, nicht nur von den Parlamenten, nicht sicher, das soll auch irgendwo richtig sein, ja nicht der Rat. Die Idee, dass wir haben nicht ja auf 15 oder 10 Monate, finde ich gut. Für eine bestimmte Anzahl unserer Bundeswehr, wenn die Bundeswehr keiner werden kann, Militär, das ist nicht in Ordnung. Wenn sich einer Leute hier in den Krankenhäusern, in den Altenheimen, das Problem ist dann nicht online. Und wenn dieses wirklich alles nicht, dann nicht ableistet. Und wenn nicht ableistet, unser Mann auch schon wirklich totkrank, wenn keine Beine, keine Handel mehr haben, passieren, dann brauchen wir die ganze Militär jetzt einspeisen. Das ist ganz anders gespart. Nur von den Entscheidungsträgern kann man das ja nicht erwarten. Die können das ja gar nicht. Das beste Beispiel ist immer mein Freund Wiesmann, vom Beruf Sohn. Er hat Abitur mit 1925 gemacht worden, war in der Jungen Union drin. Bundesnetz ist nicht, und kann auch noch auch nicht. Und hat dann irgendwann mal, glaube ich, BWL studiert. Nicht mal Jura, Jura ist ja noch schwer, nicht? Und BWL was hier. Und ist dann in der Jungen Union, 1938, durfte ja nicht mehr. Nach und über als Verkehrsminister, hat mir einfach keine Ahnung, überhaupt nicht. Ja, der Chef für Dinge wie neue Verkehrszeichen, neue Führerschein, die auch erkosten, nichts bringen. Ne? Und das ist ein Spiegelbild für die Masse der Entscheidungsträger in den Parlamenten passieren. Die Namen stehen dann verschiedene nicht nach hier. Und insofern darf man sich eigentlich nicht wundern, man muss jetzt abwarten, wie einmal dieses Kartell am Markt ist. Das hängt ab, wenn wir den Zusammenbruch haben. Und Sie können da auch nicht helfen, dann nicht. Wir können darüber reden. Wir sind ja im Prinzip, dass das wurde gerade richtig abgesprochen, dass nicht mal 10% sind es, die Idealismus haben, glauben, irgendwas wählen und bewerten zu können. Das ist keine Frage der Intelligenz. Ich kenne auch die Leute, die intelligenter als ich und alle anderen auch, die ich kenne, die von Kindern gar nicht so gut wissen wollen. Die wollen eben normalen Beruf nachgehen, verdienen auch nicht Geld hier. Und solange ihr Brotkorb voll oder ihr Laden voll, sind die Leute zufrieden. Das ist immer so, das gibt es alle Rassen, Klassen, Geschichten und Zeiten durch, was hier. Die Leute wollen einfach nur was sagen. Große Spiele, dessen Brot ich fresse, das nicht ich, das geht nur überall durch. Und ich finde immer so, was man sagen muss, wenn alle Kinder nicht nach 32 gehen, sondern nicht in den wirtschaftlichen Vorteil hätte, dann hätte man sich im eigenen Land auch abgelehnt. Das ist ganz normal. Das glaube ich, die Sachverhalte überall Gültigkeit hat und das immer noch erkennt. Nur auf den Leuten sagen. Wenn die Diskussion merkt, dann liegt man da einfach besser, das stimmt. Und zum Zusammenbruch man hier, redet man so wie wir. Den kennt man aus, die schon mal sehen kann, der Punkt greift nicht. Ich habe immer die Mühe gemacht und die Faktoren aufgemacht, wie die finanzielle Lage in Deutschland aussieht. Die gesamte öffentliche Hand in Deutschland, da sind die Bundesregierung, sind mit über 2 Billionen Mark verschuldet. Die 100 Millionen. Die Sparen lagen ungefähr 3 Millionen. Das heißt, die Hälfte der Sparen ist bereits schon ausgegeben worden. Ich rufe mich ausschließlich auf Zahlen des Kassinformationshandels der Bundesregierung, so relativ schöne Zahlen, aber man sieht ja halt Faktor. Die Zahl des Kapital lehnt sich noch etwas anderes. Wir haben also zurzeit einen Schuldenstand erreicht, die gesamte öffentliche Hand, dass er nicht der Linie rückführbar ist. Selbst wenn morgen auf den Tag keine einzige Marktspielung in der EU steht, könnte man diesen nicht mehr abbauen. Das gibt uns ja nicht, das werden wir ja diese 3-4 Fenster gehören in Anhalt nicht. Auch das ist nicht. Das heißt, es gibt gar keinen Gegenwert dafür. Und die Verschuldung wieder mal so hoch. Johannes Kross hat das Kapital festgestellt und der Mann hat so eine wirkliche Erfahrung, obwohl er sogar FDP-Mitglied sein wollte, aber so kann ich nur gegen sprechen, dass wir allein nur für die Tilgung der Zinsen ein Wachstum von 6% brauchen. Also wir haben 1% jetzt bereinigt, die Situation abgezogen und das geht also nicht mehr. Ich habe die Kurven aufgemacht, die Kurve der Konjunktur, die steht, ist eine Wende, die gerade nach oben geht. Das wird dann maximal 6 Jahre halten. Aber wie machst du das noch weiter? Die Bundesregierung hat dieses Jahr 250 Milliarden angesetzt, nur die Bundesregierung. Die Kommunen kommen noch dazu. Und insofern, man muss sich einfach nur ganz klar vor Augen halten, das ist abgefahren. Wir bekommen entweder eine Hyperinflation, was auch Geldentwertung bedeutet, oder wir bekommen eine Währungsreform, ähnlich wie 48. Das ist in meinen Augen dieser wenige Taschenspielzeug, den die EU und den EU einführen will. Ja, weil die anderen Staaten, die ganzen Dinge, die wir gerade gehört haben, sind ja zum Glück nicht rein deutsch. Wenn das nur in Deutschland so wäre, dann wären wir so voll, politisch und total nicht verloren. Das ist ja in der ganzen sogenannten westlichen Wertegemeinschaft so. Und die Italiener, glaube ich, noch einmal schlimmer als wir momentan waren. Insofern bin ich das wieder optimistisch. Ja? Und wir können, glaube ich, drehen, wie wir wollen, wir kommen an diesem Punkt nicht vorbei. Und wir müssen nur zusehen, der eine persönlich, dass er sein Geld, seine Kapitalanlagen, umsetzt in Form von nicht nur in den Schmuck und so Bilder kaufen, die ich im Keller stelle, dann will ich noch etwas haben. Und wenn dann diese. Bitte? Ja, jetzt haben wir. Die Revolution, die kommt, ist eine Implosion. Es bricht in sich zusammen. Dieser Lebensstandard, den wir haben, der ist Luxus. Darum, ich gehöre auch zu denen, die noch keine Kinder haben, dadurch habe ich einen höheren Lebensstandard. Ja, egal wie ich bin, habe ich einen höheren Lebensstandard gehabt und der Lebensstandard reduziert sich darauf, dass ich bereits jetzt meine eigene Altersversorgung auflasse. Punkt genau. Man kann es sehen, wie man will. Und das bricht auch einmal zusammen, man will aber nicht untergehen. Die Kapitaler haben den Putsch. Leute wie ich zum Beispiel und andere, die gedacht haben, gut, wir haben eine eigene Altersversorgung in Form einer Kapitalversicherung, das ist ja theoretisch noch nicht verkehrt. Die Versicherung, die funktioniert ja nach dem Krieg, als wir schon, dass die immer auseinandergehen. So lange kann das ja alles. Die großen Ausgaben sind die keine vorbei. Und das bringt jetzt noch zusammen wieder die Bevölkerungspyramide. Und man muss sich ja noch vor Augen halten, dass das so ist. Das kann man auch den Leuten ziemlich leicht klar machen. Und abwarten, bis eben dieses Vakuum, diese Inklusion kommt. Und dann wird das mal schwieriger. Und dann, das ist der Punkt, in dem vielleicht Leute wie wir die Möglichkeit haben, zu sagen: Ja, aber wir haben vielleicht hier ein vernünftiges Konzept. Das können wir auch einfach umsetzen. Aber erst dann können wir es bewerten. Solange dieser Punkt nicht erreicht ist, werden wir immer zu einem kleinen 10% gelangen, die Idealismus haben und denken, gut, wir haben die nationalen Gesetze, unsere Selbstverständnisse basiert, die wir subjektiv eintreten, auch dank der Kapazität, muss man auch der Arbeit über die Diskussion sagen. Ich mache es zumindest trotzdem, das war aber keine Schwierigkeit dabei. Und das ist, glaube ich, der beste Weg, um letztlich halt die Idee, die wir haben, umzusetzen. Nur mindestens, dieses muss es. Mindestens, ich halt 5, 6 Jahre. Weiter. Vor 16 Jahren hieß es eben, dass wir 10% unserer Steuern für Zinsen aufgeben müssen. Und heute heißt es eben, dass es 20% drin gibt. Und diese Entwicklung geht, das muss ja den Steuerzahler klar werden, gehen, dass sie von einer Mark der Steuern, die bezahlen, die 20 Pfennig gehen, gibt es keinen Wert. Es wird ja noch kein Wert dafür bezahlen. Das kann man sich doch nicht veranschaulichen. Wenn ich sage, 20% von dem ich zahle 50%, 20% gesagt habe, ist es nicht fiktiv. Aber wenn man sich vor Augen hält, dass ich für die Tiefen der Zinsen ein Wachstum von 6% brauche, dann kann es wieder sehen, das geht überhaupt. Ein Wachstum von 6% bildet doch alles noch aus anderen Gründen. Deutschland war das Wachstum ja bei 1% oder 1,2% oder 1%. Weil unter 6% ist es abgeschlossen. Ja. Gut, dann gibt es natürlich die Möglichkeit, also wenn man sagt, alles bricht zusammen und gibt es natürlich die Möglichkeit, die Steuerschraube noch anzuziehen. Dem kann man natürlich auch entgehen, wenn man in Lebensgemeinschaften ist und da so eine Art Tauschwirtschaft einführt. Dadurch umgeht man dann die Mehrwertsteuer, all diese Geschichten. Das heißt also, da wird dann Arbeitsleistung, Handwerker, kriegt also arbeitet, macht, kriegt Verrechnungsscheine auf so einen Reichstaler oder sowas. Ne? Das ist so ähnlich wie die D-Mark. Und dafür kann er sich dann innerhalb der Gemeinschaft Getreide oder Brot oder sowas kaufen. Das heißt also, darüber hätte man die Möglichkeit, natürlich diese Steuerschraube, die auch noch angezogen werden wird. Der Staat wird sich überlegen, wie er sich also am Leben erhalten kann. Das ist ja so wie bei irgendeinem Parasiten, der sich einnistet, der einen Baum umschlungen hat oder so. Der versucht immer mehr aus diesem Baum rauszusaugen, so lange bis der Baum kaputt ist. Das heißt also, die werden jetzt nicht irgendwann vernünftig werden und werden sagen, also wir müssen damit die Wirtschaft leben, noch die Steuern senken und dies und jedes machen. Das geht gar nicht mehr. Die werden die Steuerschraube noch weiter anschrauben, festziehen und werden sagen, also wir müssen da noch mehr machen. Und dann ist natürlich auch so eine gute Sache, eigene Lebensgemeinschaften zu haben, wo man praktisch außerhalb der Steuern lebt. Wenn man nämlich mit nicht fremd zukauft und nicht fremd verkauft, sondern innerhalb des eigenen Sachtes praktisch seine Sachen vermarktet, dann hat man die Möglichkeit, weitgehend an der Steuer vorbeizugehen. Das machen die Amischen in den USA ja auch, die da also ganz geringe Steuerlasten haben. Also da hat man Möglichkeiten, noch was zu machen und sich auszuklinken aus dieser ganzen Entwicklung, die da auf uns zukommt. Für die anderen wird das wirklich schwierig werden. Wir werden eine erheblich höhere Arbeitslosigkeit bekommen, und wir werden dann ganz erhebliche Verteilungskämpfe bekommen, weil es eben nicht möglich ist, alle dann hier menschenwürdig noch unterzubringen, zu ernähren und. Da wird es also richtige Auseinandersetzung geben. Ja? Die 6% Wachstum, das ist eine Zahl, von der man sich auch nicht vorstellen kann. Das war dann, das kommt aus dem Wahlkreis. Aber ein Vergleich, der das sehr deutlich macht, ist, wenn man die Schulden und Zahlen der BRD, sprich von Handel und Deutschland, zurückzahlen wollte, nach heutigem Goldwert wären das 75.000 Tonnen Gold, die transportiert werden müssen an die Goldwerke. Und wenn man dieses Ansehen an die Bundesbahn richten würde, die würden sagen, unnötig zu transportieren, wir müssen erstmal ein paar Jahre Waggons bauen. Brauchen wir aber gar nicht. Auf der Welt gibt es nur 30.000 Tonnen Gold. Und von diesen 30.000 Tonnen haben wir gerade 3.000 Tonnen, wo wir noch zugreifen können. Das heißt, diese 75.000 Tonnen Gold, wenn es in den 2.000, die wir haben, ist ein Verhältnis, das klar macht, diese Verschuldung, der gesamte Finanz, die verbunden ist nie und nimmer zurückgezahlt. Du stellst dich dafür die Frage, woraus sich der Goldpreis resultiert. Auch das ist ja nicht nur rein materiell. Nach dem heutigen Goldwert. Das ist auch eine spekulative Sache, ja, aber das ist ja auch eine Sache, die den ganzen Abend wird. Wenn es abgefordert wird, dann verfällt der Preis. Klar, Angebot und Nachfolge. Aber die Idee dieser Konfrontation, die finde ich gut. Das, was wir damals halt in der sogenannten DDR gemacht haben, damals war ich völlig daneben passiert. VW hat geliefert, ich weiß nicht, ich glaube 10.000 Volt, und wir haben eben Motoren oder Rückscheinwerfer. Das finde ich gut hier. Ich bin eher dagegen, dass zum Beispiel hier, wenn wir Erden einkaufen, dann auch abgerechnet werden. Wir kaufen nicht aus Amerika, wir kaufen Würzigkeit aus Saudi-Arabien und die ganzen Staaten ein. Das können wir auch kompensieren und wir nehmen das. Aber das verstand ja, das erkennt ja bestimmte Kräfte in der Welt hier, die ja aufgrund ihrer Gewinnaufschüttung des Systems, ja immerhin ein oder zwei Weltwege ordentlich mitgemacht haben. Wenn nicht sogar mehr. Also der Wirtschaftsausschwung in Deutschland in den 30er Jahren insbesondere im Außenhandel, ist ja weitgehend dadurch bewirkt worden. Das heißt also, man hat Abkommen geschlossen mit anderen Staaten und hat gesagt, pass mal auf, ihr wollt das und das haben, wir wollen das und das haben, die Werte wurden festgestellt und es wurde praktisch getauscht. Es floss mein Geld, das nicht vorhanden war, man hatte keine Devisen, man hatte kein Gold, Deutschland hatte kein Gold, war ausgeplündert, hatte keine Devisen. Und mit den jeweiligen Währungen, es ist auch so, die unterlagen an großen Schwankungen und da konnte man also auch nicht drauf bauen und da hat man einfach festgelegt, es wird das und das gegen das und das getauscht. Und das klappte so gut, dass wir also im gesamten Balkan, wo wir 1930 noch etwa noch 15% oder 10% des Handels hatten, 1938 85% des Handels hatten. Das heißt, wir hatten England restlos verdrängt. England war dort die führende Wirtschaftsmacht im gesamten Balkan gewesen, auch einer der Gründe dafür, was wenig bekannt ist, dass die Briten also in den Zweiten Weltkrieg gegangen sind, weil letztlich unsere Wirtschaft so erfolgreich expandiert ist und die Briten von den anderen Märkten verdrängt hat. Aber einfach aufgrund dieses Prinzips eben, dass man gesagt hat, pass auf, wir wollen nicht nur verkaufen, wir sind auch bereit, Waren von euch zu nehmen. Das war das große Problem. Die hatten ja alle keine Devisen, hatten alle kein Gold, auch am Balkan nicht. Aber die hatten Waren anzubieten, sei es nun Lebensmittel oder Apfelsinen oder was auch immer, das wurde dann eben halt geregelt und so kamen die Sachen dann rein. Und darüber kam die Wirtschaft und kam der gesamte Handel nicht nur bei denen in Schwung, sondern auch bei uns. Und das hatte dann wieder positive Rückwirkungen. Also das war eine ganz segensreiche Geschichte, diese Kopplungsgeschäfte, die man damals gemacht hat. Und das war einer der wesentlichen Gründe, warum wir hier auch den Wirtschaftsaufschwung bekommen haben, von 33 bis 39. Während die anderen eben alle nur auf die Geldfrage abgestellt haben, Geld- und Goldfrage abgestellt haben. Und damit war das Problem nicht zu lösen. Da konnten zwar bestimmte Kräftegruppen ganz kräftig dran verdienen, wenn man das also alles auf Devisenkurse und auf Goldkurse abstellte. Da konnte man herrlich spekulieren. Und das konnte man bei diesen Tauschgeschäften natürlich nicht machen. Aber die Tauschgeschäfte funktionierten und das andere funktionierte nicht. Herr Geiger, Helmut Kohl hat vor einem Jahr gesagt, ja, nachdem er wieder in Amerika war, er hat bewirkt, dass jetzt amerikanische Firmen weit über 5 Milliarden Mark oder Dollar in die neuen Länder einsetzen. Und so getan, also das sind die Geschenkungen. Wenn diese Firmen das machen, dann machen sie zusammen die Devise ordentlich. Ja. Das sehen wir ja überall. Oder auch bestes Beispiel, Open hat im letzten Jahr die Gewinne von, ich glaube, über 22% gezahlt. Das jetzt gar nicht alles Kapital so gelesen habe, wie ich das tun habe. Und das genügt den Herren Aktionären nicht. Die wollen mehr haben, da geht man her. Und ab dem Vortrag hat, dann kommen neue rein. Das heißt, es spielt keine Rolle, ob die Mitarbeiter entlassen werden oder nicht. Es zählt nur die momentane Dividende. Das können wir bei allen großen Unternehmen sehen. Es spielt keine Rolle. VW hat einen etwas anderen Kurs gestrichen. Die haben gesagt, wir zahlen die 22, die müssen 13 Euro bezahlen. Ja, ist auch nicht gerade wenig in der heutigen Zeit. Aber dafür entlassen wir keinen einzigen Mitarbeiter, dafür investieren wir und so weiter und so fort hier. Das passt den Herren Großaktionären nicht. Ich rede nicht von den Kleinaktionären, die sowieso von der Bank ausgeraubt werden, ihre eigenen. Die bekommen nur einen Bruchteil dessen, was sie normalerweise nicht Geschäft dazu finden. Und VW ist das kein einziger Mitarbeiter. Das gefällt den Herren nicht und deswegen haben wir noch den Herrn Lopez eingesetzt. Ja. Der Lopez verdient allein 4 Millionen Mark im Jahr. Das muss auch erstmal erwirtschaftet werden. Und jetzt geht VW her, hat die ganzen Praktiken wie die Opel, wird also rationalisiert ohne Ende. Und ein zweiter Zweck auch nicht schlecht. VW hat bei außenstehenden Firmen, bei Zulieferern, 2 Milliarden Mark Schulden, aber auch nicht. Große Firmen gehen her und investieren einfach die Geschäfte, die sind kleinen Kunden. Es gibt ja nur sehr viele Firmen, die speziell 70, 80, 100% nur für VW arbeiten. Und wenn dann aber der Chef nächsten Tag später kommt und kommt nur selbst 18%, dann ist die Firma klein. Das ist nicht viel, weil dann gibt es aber nicht, wenn der kommt auf Kohl, kommt eben auf Kohl. Hauptsache, er ist dann weniger. Das heißt, es spielt keine Rolle mehr, wie das ganze reale Thema überhaupt funktionieren kann. Es zählt nur noch die schnelle Marke, die muss jetzt kommen. Was morgen kommt, keine Rolle. Dann gehen wir irgendwo anders. Ja? Das ist für mich ein Selbstläufer, es ist eine gewisse Autonomie. Kann man gar nicht mehr stoppen, was hier Ja, es ist also so, dass dieses ganze Aktienwesen natürlich totaler Missbrauch ist. Also vor 30 Jahren habe ich dazu mal geschrieben, dass es Aktien eigentlich nur innerhalb des Betriebes geben sollte. Weil nämlich die Betriebsinhaber, die im Betrieb selbst arbeiten, ein Interesse daran haben, dass dieser Betrieb also selbst lebt und selbst arbeitet. Diejenigen, die aber fremd sind, haben nur ein Interesse daran, möglichst viel Dividende rauszuziehen. Und zwar kurzfristig. Sie können die Aktien ja blitzartig wieder verkaufen und neu kaufen. Sie können damit spekulieren. Und wenn also die Dividende nicht stimmt, da wird also verkauft und dann können also selbst gesunde Firmen dann also in Schwierigkeiten kommen oder der Vorstand wird also abgelöst und ähnliche Dinge auch. Dazu müsste natürlich auch gehören, dass an sich Banken nicht berechtigt sein dürften, irgendwelche Eigentümerrechte an Firmen zu haben, weil dadurch eine solche Verknüpfung ist. Und es ist also so, dass die Banken ihre eigenen Interessen machen. Es gehören ja immer mehr, immer größere Teile der deutschen Wirtschaft gehören den Banken. Das ist klar, wenn sie 2% oder 2,5% an Zinsen zahlen und verlangen dann nachher 12%, 14%, 15%, wenn sie es wieder ausleihen. Da kann man sich vorstellen, dass es gesetzmäßig ist, dass sich letztlich der gesamte Reichtum dann bei den Banken ansammeln muss. Das ist geradezu zwangsläufig so, sodass die jetzt überall drinstecken, ob bei Mercedes oder sonst wo bei allen großen Firmen, da stecken die Banken zwar einen großen Teil mit drin und haben dann ihre eigenen Interessen natürlich nur noch im Auge. Herr Dr. Piebrock? Und das Thema der Erhaltung der genetischen Substanz. Ja. Die von den gesamten ökonomischen und wirtschaftlichen, politischen Perspektiven, auf die wir keinen Einfluss oder noch keinen Einfluss haben. Was praktische Familienpolitik anbetrifft, so will ich hier an Ort und Stelle ein Beispiel davon. In anderen Worten, was wir heute tun können, wer idealistisch und noch idealistischer Teil des Wortes sollte sich um ein Kinderleben bemühen, den die anderen aus rein materiellen Gründen verschmähen. In anderen Worten, dass diejenigen, die vielleicht noch in Deutschland hausen, sich schneller vermehren, als diejenigen, die es in der Land quasi abgeschrieben haben, dann haben wir einen praktischen Beitrag. Also dennoch immerhin im Rahmen des Möglichen. Das andere kommt von selber, da können wir überhaupt nicht entscheiden. Wann dieses System zusammenbricht, auf welcher Höhe, das steht noch hinter dem Sterngeschehen oder das ist außerhalb unseres eigenen Bereichs. Da können wir uns dort nicht vorlegen, das wird noch gar nicht. Aber diejenigen, die noch an die Zukunft des Landes denken, die Jungen, wenn die noch Kinder haben, dann haben wir immerhin unser biologisches Bestand in gewissem Maße erhalten. Dann bestehen noch Aussichten für die Zukunft. Da müssen wir uns doch darauf hinweisen. Wenn das nicht der Fall ist, dann sind alle anderen Erwägungen überflüssig. Es gibt ja dieses alte chinesische Wort, also ein Mann soll in seinem Leben einen Sohn zeugen, einen Baum pflanzen und ein Haus bauen. Also diese drei Dinge. Und das ist schon eine wichtige Sache. Man sollte vielleicht mehr als einen Sohn zeugen, man sollte auch mehr als einen Baum pflanzen. Sage ich dazu mal, mehr als ein Haus zu bauen braucht man nicht. Aber da liegt eine tiefe Weisheit drin in dieser Sache. Das ist letztlich irgendwo das Entscheidende, um das es geht. Ja, Herr Wiesmann war ja bei unserer Versammlung von der 18. nicht dabei. Das Problem ist ja gerade im rechten Teil ein sehr großes, die jungen Männer. Wir haben ja überschüssig sehr viele nette junge Männer, die aber keine Frauen sehen, keine Mädchen sehen. Und da liegt eigentlich das Problem. Die werden schon bereits Familien gegründet, aber wo kommen die Mädchen her? Die Mädchen heute werden leider aus meiner Generation oder wurden, ich kenne viele, die haben Mädchen, wir haben nur Söhne, aber die Mädchen sind dazu erzogen worden, sich selbst zu verwirklichen, wirklich zu studieren, natürlich, das ist ganz klar, egal welchen Bildungsstand ist. Und diese Mädchen sind gar nicht so schnell bereit, jetzt einfach mal so reich für Kinder zu kommen. Wenn er leben wäre, das vielleicht umgezogen werden kann. Ach, das ist heute auch so ausgeredet worden, da muss ich ein Beispiel machen. Ja, ein Beispiel, aber das nützt nicht. Wir brauchen viele Beispiele. Und da wäre es vielleicht angebracht, wenn die Leute, die da ein bisschen sowas machen könnten, so eine Art ja, das ist also eine ganz wichtige Sache. Also wir haben das eigentlich bei den zwei wichtigsten Gruppen in unserem Volk haben wir die Probleme. Das sind einmal die Nationalen. Da ist es so, dass die Nationalen eben sehr schlechtes Ansehen haben. Und das ist eben so. Ist auch biologisch gesehen, eine Frau richtet sich also normalerweise nach dem, der ein hohes Ansehen hat. Ne? In einem Krähenschwarm ist es so, dass also jedes Krähenweibchen bestrebt ist, ein möglichst hochrangiges Krähenmännchen zu kriegen. Ganz klar, das hängt da ja mit anderen Sachen zusammen. Das heißt also, Achtung und Ansehen, die jemand hat, die bewirken also auch seine Heiratschancen. Wenn er wenig Achtung und Ansehen hat, hat er geringe Heiratschancen. Und die Nationalen haben nun mal ganz geringes Ansehen innerhalb der Bevölkerung, deswegen sind ihre Heiratschancen also auch entsprechend gering. Also deswegen ist es gar kein Wunder, was hier gesagt wurde, dass bei der Sonnenfeier 240 Jungs und 20 Mädchen waren. Also das passt schon irgendwo zusammen. Die Frauen lassen sich da auch vielleicht ein bisschen mehr noch beeinflussen durch die Medien als die Männer. Das weiß man nicht. Das liegt vielleicht auch mit der größeren Anpassungsfähigkeit von Frauen zusammen. Der zweite Bereich, die zweite wichtige Bevölkerungsgruppe, die wir in unserem Volk haben, sind die Bauern. Und auch da ist es genau dasselbe, nur jede dritte Bauer findet also eine Frau. Zum Teil ist es so, dass die also schon aus Malaysia oder sonst woher sich also ihre Ehepartnerinnen kaufen, weil also eine Bäuerin muss am Hof sein. Ob das nun das Richtige ist, das wage ich also sehr zu bezweifeln. Das heißt also, ich wage es nicht nur zu bezweifeln, das ist Blödsinn sowas. Aber die kriegen einfach keine Frauen, weil es eben so arbeitsintensiv auf dem Bauernhof ist und weil der Bauer insgesamt gesehen, früher war mal ein bevorrechteter Stand, im Dritten Reich und auch davor war es ja so, Bauer, das war ja ein Wert, der hatte ja also Sachvermögen, so ein Hof hatte ja Millionen Wert. Das machte er zwar nicht zu Geld, aber er galt deswegen etwas. Der Bauer war, galt etwas, der war etwas, der galt etwas, das war ein besonderer Stand. Dieses Ansehen ist ja heute längst vorbei. Heute ist ein Bauer jemand, der also für einen viel zu geringen Lohn viel zu lange rackern muss. So, das ist so das allgemeine Ansehen, was der Bauer hat. Und das bedeutet natürlich, dass also er außer für idealistische Landfrauen oder Landmädchen, die also nun sich nichts Besseres und Schöneres vorstellen können, als auf dem Lande zu leben, er nicht attraktiv ist als Heiratspartner. Aber dann fragen wir mal einen Bauern dazu. Ja, ich bin ja nur Jungbauer.